schön, dass du da bist. Und du bist hier genau richtig. Und wie Enno schon gesagt hat, du hast hier deinen Platz gefunden. Und richte es dir so richtig gemütlich da jetzt drauf ein. Und du darfst in diesem Strom, der ja fließt, einfach weiter empfangen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen jetzt nochmal gerade neu auf Empfangen ausrichtest und auf frische Erkenntnis und Offenbarung für jeden ganz persönlich. Weil das ist ja das Kostbare an dieser Beziehung mit dem Vater, auch mit Jesus, dass er diese ganz persönliche Begegnung möchte. Er sieht wirklich, dass du da bist und dass du, und er sieht auch, mit was du gekommen bist. Er kann ja, wenn wir zu uns so gegenüberstehen, ahnen wir vielleicht manchmal das eine oder andere, aber er kann dir direkt ins Herz gucken. Er weiß alles über dich. Und deswegen ist es so gut, dass du da bist. Und lass uns einfach unser Herz wirklich auf Empfang stellen, weil ich glaube, der Papa hat was vorbereitet für unser Herz. Ich hatte heute Morgen schon den Eindruck, dass er ja etwas an unseren Herzen tun will. Da habe ich gefragt, Papa, was hast du denn vorbereitet? Und dann hat mich das Wort göttliche Ordnung gehört. Und ich dann so, wow, was meinst du denn damit? Naja, und dann hat er mir erklärt, wie er mit seinen Jüngern so gelebt hat. Und stellt euch mal vor, wir sind jetzt so in so einem, ja, vielleicht Wohnzimmer, wo Jesus mit seinen Jüngern sitzt. Die sitzen im Kreis. Wir tun das vielleicht jetzt gerade nicht. Aber stellt euch das mal einfach vor eurem inneren Auge vor. Und was hat Jesus da gemacht mit seinen Jüngern? Er hat zusammengesessen und hat sie gelehrt und hat ihnen eine neue Perspektive gegeben. Seine Perspektive, seine himmlische Perspektive, die ja, und das wisst ihr vielleicht schon, ganz anders ist als unser natürliches Leben hier und unsere Art, die Dinge zu betrachten. Und dann habe ich gefragt, okay, was hast du denn da noch gemacht? Also er hat ihnen alles beigebracht, was der Vater ihm aufgetragen hat und alles, was er über dieses Reich Gottes zu sagen hatte. Und das wurde ja auch in diesem wunderbaren Buch aufgeschrieben. Und als er denn gegangen ist, hat er ihnen ja noch etwas Kostbareres sogar noch dagelassen, nämlich seinen Geist. Also, und er fragte mich, sag mal, weißt du eigentlich, was das bedeutet, dass du meine Jüngerin bist? Und willst du das sein? Und dann sage ich, wow, ja, muss ich mal überlegen, Jünger sein, was heißt das denn eigentlich wirklich? Und dann sagte er, ja, dass du ganz, ganz, ganz dich und vollkommen bereit machst, dein eigenes Leben aufzugeben, meine Interessen, meine Pläne, meine Hobbys und meine Pläne für dieses Leben. Und also, dass ich sozusagen mein Leben aufgebe, um sein Leben, was er für mich hat, zu empfangen am Kreuz. Also wir könnten ja, ihr kennt diesen Taus am Kreuz, denke ich. Zumindest habt ihr davon schon gehört. Für mich war das jetzt heute Morgen auch nochmal irgendwie neu und daran möchte ich euch teilhaben lassen, weil ich gemerkt habe, da ist irgendwas, was Krasses drin, wo wir ihm noch näher kommen können, wo es eine Möglichkeit gibt, den Abstand zu verringern, den wir zu Jesus haben. Der eine oder andere fühlt sich vielleicht manchmal nah und manchmal auch nicht, aber woran liegt das denn? Und was hat er denn vorbereitet? Also, dann hat er mir so eine Stelle gezeigt, die ist jetzt noch nicht aus dem Wort, aber ich fand das fantastisch, wie er meine Bücher kennt, die ich ja noch gar nicht gelesen habe. Ich finde es immer ulkig. Dann sagt er, naja, schau mal, als ich auf die Erde kam, also ich lese mal vor, als Jesus auf die Erde kam, kam er, um ein neues Königreich zu bringen, um die Herzen, Körper und den Geist zu heilen, und um unsere Perspektive zu verändern. Da habe ich auch erstmal geschnauft. Genau. Ich sage, wow, Herr, das ist stark. Das ist krass, deswegen bist du gekommen. Und wenn unsere Herzen geheilt sind, und ich glaube, jeder hat gespürt, dass heute dieser Strom oder das Potenzial, sagen wir es mal so, dass unsere Herzen noch tiefer geheilt und gegründet werden in seiner Liebe. Also wenn wir uns dafür bereit machen, also wenn unsere Herzen geheilt sind und unsere Gedanken in Übereinstimmung kommen mit dem Plan Gottes sind und wir auch danach handeln, wird unser Leben sich verändern und wir werden zu Salz und Licht in der Gesellschaft, die dadurch beeinflusst und umgestaltet wird. Da habe ich gesagt, krass, Herr, das ist dein Plan für jeden von uns, ja, für jeden von uns, der dazu bereit ist, sich von ihm noch tiefer verändern zu lassen, noch tiefer berühren zu lassen. Und dann habe ich gedacht, ist das jetzt, was ist denn genau dein Ziel? Ich frage den immer so, ne? Also ich frage so, und dann sagt er, ich habe vor, gerade in dieser Zeit Menschen aus Rebellion sowie aus ihrem Egoismus, ihren Gedanken, die sich ja nur noch um uns, wo wir uns manchmal nur noch um uns selbst drehen, und aus den Begrenzungen zu befreien. Und dann habe ich gesagt, krass, Herr, jetzt verstehe ich, wieso du mich seit 9 Jahren in diese Lebensbereinigungsprozesse so krass hineinführst. Und ich immer denke, begeistere ich mich denn nur ich mich dafür, dass die Menschen frei werden und geheilt? Und dann sagt er, nee, das habe ich dir doch aufs Herz gelegt. Ich sage, ach so. Und Lebensbereinigung bedeutet ja, also so wie er es mir erklärt hat oder wie ich es auch erlebe in der Begleitung von Menschen, dass wir uns auf eine Reise mit ihm machen, in eine Reise, wo er unser Herz wirklich ganz, ganz tief heilen darf und ganz tief, ja, unsere Gedankenwelt wirklich verändern darf. Und das, dafür braucht er unser Einverständnis. Das macht er nicht einfach so, weil wir haben einen freien Willen. Wir können immer sagen, oh Jesus, bis jetzt war es ja ganz lustig mit dir, aber näher lasse ich dich jetzt nicht ran. Das geht ja auch, ne? Haben wir jetzt nichts von, aber. Und es ist aber eine mega, mega große Entscheidung, sich darauf einzulassen, diese Reise mit ihnen zu gehen. Und es lohnt sich, weil überlegt mal, wenn er den Jüngern, wie war das mit den Jüngern? Er ist umhergegangen und hat alle geheilt, super. Aber seinen Jüngern, denen hat er Sachen erzählt, denen hat er sonst keinen erzählt. Da war eine besondere Nähe und eine besondere tiefe Freundschaft. Er hat denen wirklich vertraut und die Jünger haben ihn vertraut. Und er möchte uns, der Steve Swanson singt doch immer Closer Than My Skin. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Er möchte uns noch näher haben, noch näher als unsere Haut ist. Er möchte uns im Grunde mit Haut und Haaren übernehmen. zum unserem allerhöchsten Wohl. Er möchte Raum gewinnen in uns. So hat er es mir gesagt. Es gibt dieses schöne Lied von meiner Lieblingsgruppe. Ich schaffe Raum in dir. Und dann habe ich immer gedacht, warum berührt mich das so? Das Lied ist so krass. Ich weiß nicht, das haben wir ja noch nicht gesungen, ne? Nee. Könnten wir vielleicht mal. Ich trinke mal kurz was. Prost. Weil wenn wir ihm erlauben, uns mehr zu übernehmen, dann sind wir eigentlich unser eigenes Leben los und dann kann er uns von innen heraus leiten. Und so war das. Das Obergemach, stellt euch vor, der Wind kam, die sind danach übernommen gewesen von ihm und brauchten sich nicht mehr um ihr kleines Leben Sorgen machen. Das war großartig. Da ist ein Potenzial explodiert. Das konnte sich ja keiner vorstellen, ne? Da predigt er und dann sind da 3.000 bis 5.000 irgendwie an einem Tag hinzugefügt worden. Nur das ist, ja, das muss man sich auch trauen, ne? Das ist fett, aber er möchte, was er mir aufs Herz gelegt hat, er möchte wirklich in unser Herz hineinleuchten. Ich sage, okay, Papa. Wie stellst du dir das denn jetzt vor? Dann sagt er, pass auf, stell dir das vor, dass dein Herz wie ein Haus ist. Vielleicht wohnt der eine oder andere in einem Haus oder in einer Wohnung. So ähnlich sieht es in deinem Herzen auch aus. Ich sage, gut. Und er möchte da ja ganz einziehen. Und vielleicht ist er ja schon, weil er ja ausgegossen ist, ne, in uns, wohnt er schon im Wohnzimmer. Super, das ist gut. Aber es gibt in diesem Haus viele Nebenräume, wo er noch nicht reinkommen durfte. Aus guten Gründen. Also aus Gründen, die ich persönlich auch so als, wie habe ich sie genannt? Ich muss mal kurz gucken. Also da sind so Räume, da will man nicht rangehen, da will man auf gar keinen Fall rangehen. Aber wenn man da nicht rangeht, dann behindert das total, dass diese wunderbare Freiheit, die Jesus am Kreuz ja erwirkt hat, und ne, oder und diese ganze Gnade und was da alles ist, super, dass das ganz bei uns ankommt. Einfach nur, weil wir uns nicht trauen oder uns vielleicht auch schämen oder es auch uns ein bisschen unheimlich ist, ihn an diese Räume ranzulassen. Da steht denn irgendwie drauf, Unvergebenheit auf der Tür. Um Gottes Willen. Da gehe ich, also Jesus, ganz ehrlich, da gehe ich nicht mit dir rein. Ne? Also so stand ich da auch mal, ne? Aber irgendwann habe ich mich getraut, mit ihm da reinzugehen, weil er mir erklärt hat, alles, was da drin stattgefunden hat, waren keine Erfahrung der Liebe, war nicht das, was du vielleicht auch gebraucht hättest. Da sind echt viele Schmerzen entstanden und die möchte ich heilen. Aber nur, wenn ich mein Licht da reingebe, also das Feuer Gottes ist ja Licht, ne? Wenn ich da mein Licht mal reinleuchten darf, kann das Ganze auch in kürzester Zeit, ich repariere das. Er hat es schon repariert und jetzt geht es darum, aber dass es auch in der Seele und im Körper und ne, in allen Stationen da unten ankommt. Und was mir so klar geworden ist, als ich über diese eine Tür nachdachte, krass, das sind ja alles Erfahrungen. Wenn ich also, wir haben ja hier so einen tollen Auftrag zum Beispiel, ne? Ich gehe mal kurz ins Wort, bevor ich von der Tür da weiter erzähle. Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Das ist der Wille Gottes, dass er da rein will. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Es ist Hebräer, ne? 12, 14 bis 15 lese ich noch. Ich sage, okay, das ist ja blöd. Also wenn ich die Tür, wenn wir da nicht reingehen, dann ist der Kontakt ja unterbrochen. Das will ich ja auf gar keinen Fall. Also bin ich mit ihm da rein. Und er hat wirklich, also gerade das Thema Vergebung oder eben auch Unvergebenheit, habe ich als so einen tiefen Schlüssel kennenlernen dürfen. Und es macht mir mittlerweile so einen Spaß, mit anderen auch in diese Räume zu gehen, weil das ist gar nicht schlimm. Das Schlimme ist, wenn man da nicht reingeht, weil es einen so trennt von Gott. Also nicht wirklich, du kannst nicht das volle Paket so richtig empfangen, auch nicht erleben im Übrigen. Es bringt dich einfach nah an das Herz des Vaters, weil er sich, ich glaube, die freuen sich, wenn man da durch die Tür ist, denn feiert der Himmel eine Party, die lassen Korken und Luftballons knallen und Konfetti regnet. Das ist einfach so krass und dein Herz und unsere Herzen kommen in Frieden, wenn wir unseren Feinden vergeben, also wenn wir, oder was immer einem da passiert ist, wenn wir ihn da einfach reinlassen und alten Groll und Schmerz einfach hinter uns lassen. Das mit dem Sehen hat mich besonders berührt. Also, der Satz geht weiter im Hebräer von Paulus. Achtet darauf, das sind alles Gottes Weisungen, das kommt nicht von mir. Achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Das hat mich total berührt. Christina hat letztes Mal über die Gnade gesprochen und es ist ja auch zickzack alles erledigt, super. Aber wir können der Gnade, dass die so ganz in die Erfüllung hier kommt, dass es uns gut geht, können wir versäumen. Deswegen sollen wir aufeinander achten. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euren Füßen fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Das habe ich gedacht, also man hat da immer noch Stress mit Vater, Mutter, Bruder oder wem auch immer und es denkst so, wenn man den jetzt echt weiter unvergeben ist und noch ein bisschen grollt und so, dann ist das eine gute Sache, aber der Einzige, wo er euch wehtut, das seid ihr ja selber. Also sind wir selber. Das ist mir auch nochmal so bewusst geworden. Und wenn wir unvergeben sind, dann hassen wir. Das ist ganz schlicht. Manchmal nur ein bisschen Wut, ein bisschen Groll. Aber wenn wir hassen, dann können wir unseren Auftrag zu lieben, Das ist nämlich im Grunde unser wahrer, tiefer Auftrag, ja, den wir bekommen haben. Und in Frieden miteinander sein, nicht mehr, das steht dem wirklich entgegen. Und das zerstört wirklich Gemeinschaften und Ehen. Und es ist so wichtig, dass wir einfach wirklich Frieden für unser Herz finden. Und vielleicht ist da gerade irgendwas, ich habe gerade den Eindruck, dass Gott einfach mal kurz in euer Herz reinleuchten möchte. Und vielleicht gibt es irgendeinen Fall, ihr wisst, was ich meine, irgendeine Beziehung, wo Gott sagt, ihr könnt ihn auch fragen, Papa, gibt es da irgendjemand, der mich noch verzeihen soll? Also könnt ihr so eure Ohren aufstellen. Und es passiert nichts Schlimmes, außer dass ihr davon frei werdet und wieder mehr Liebe fließen kann und ihr auch mehr Liebe empfangt und weitergeben könnt. Danke, Heiliger Geist, dass du zeigst, falls da noch irgendwas ist. Und ihr könnt euch ganz leicht die Frage stellen, gibt es irgendjemand, über den ich mich ärgere? Das ist immer ein super Indiz, weil wenn ich mich über jemanden ärgere, dann trage ich dem noch was nach. Und ist ja nicht schön, dem noch, es ist vielleicht schon 20 Jahre her, 30, wenn man da so lange mit zu tun hat, weil ihr dem, ja, ihr, es ging ja darum, um göttliche Ordnung. Er möchte diesen Raum mit seiner Liebe erfüllen. Er möchte einen Teil eures Herzens wieder heilen. Und wenn du diese Person vielleicht gerade vor den Augen hast, dann kannst du einfach, also jetzt leise zu ihm sagen, Jesus, egal was die da gemacht hat, ich bin, also wenn das so ist, prüf das gern. Prüf, ob du bereit bist, dieser Person zu vergeben. Und wenn die Antwort ein Ja ist, dann danke ich dir, Jesus, dass du gerade jetzt kommst. Du hast mit deinem Licht in diesen Raum geleuchtet und dass dein Blut hat bezahlt, dass du jetzt einfach wirklich diesen Bereich in unserem Herzen reinwäscht, dass du ja dein Licht, deine Liebe und deinen Frieden da reinleuchten lässt, reinlaufen lässt, dass du Wunden tröstest, dass du Tränen trocknest. Und falls da so Gefühle sind von Wut und Groll, dann sag ihm, hey, ich löse mich davon. Ich bin bereit, das aufzugeben, diesen Vergeltungsdrang oder den irgendwie noch so. Ja, ich gebe, es braucht die Bereitschaft, dieses Sauersein loszulassen. Und ihr könnt es ja hinter mir mal kurz ans Kreuz werfen und sagen, ich löse mich von diesem Groll, von dieser Wut, von diesem Zorn, von diesen Rachegelüsten, von dem, das war gemein. Ja, das war auch gemein. Das könnt ihr ihnen immer sagen. Es ist noch gemeiner, wenn ihr es noch länger mit euch rumtrabt, wenn ich ehrlich bin. Alles dahin donnern. Und danke, dass du alles für alles bezahlt hast. Ja, lass auch alle Anklagen fallen an diese Person, sodass der Herr mit seinem Licht und seiner Liebe dich gerade jetzt und diesen Raum erfüllen kann und ihn neu einrichten kann. Und während er das so tut, hat er mir gesagt, er möchte im Grunde diese ganzen inneren seelischen Räume und er möchte, dass ihr Sperrmüll macht. Und er braucht so ein bisschen eure Hilfe. Weil wenn ihr jetzt im natürlichen Sperrmülltag habt, dann wisst ihr ja auch, da kommt die Müllabfuhr und dann bringt ihr eure Sachen vor die Tür. Und so braucht er es, dass wir die Dinge, die er uns zeigt, also wir können auch mal bitten, gibt es da noch irgendwas, was der Heilung entgegensteht, denn gib ihm da das und vertraue, dass er dir den Weg zeigt, wie genau diese Angelegenheit, manchmal ist es ja auch Unvergebenheit, hatten wir, auch Ungehorsam. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, ich komme leider nicht, es sind 20 Minuten, sind immer noch ein bisschen wenig. Es wird super. Aber ich versuche das Thema ein bisschen rund zu machen. Was mir nochmal bei Ungehorsam so klar geworden ist, das ist nicht so, oh, wir müssen jetzt alles machen. Und manchmal, ne, das klingt ja wie strenge Eltern, aber Gehorsamkeit ist im Grunde die natürliche Antwort auf die Liebe des Vaters. Einfach daraus, dass wir das tun wollen, was er uns weiß, weil er weiß, was uns glücklich macht und was wir brauchen für ein glückliches und erfülltes Leben in ihm. Wenn wir ungehorsam sind, kooperieren wir mit der anderen Seite. Ungehorsam bringt immer den Teufel auf den Plan und dann führen wir im Grunde seine Pläne aus. Als Jünger, also falls du wirklich die Entscheidung triffst, und da komme ich jetzt zum Schluss drauf, dass du wirklich, wirklich, wirklich diesen Weg der Herz Erneuerung und dieser Freiheit, dass du das alles, was er für dich erwirkt hast, auch wirklich bei dir ankommt, lade ich dich wirklich ein, zu überprüfen, ob du wirklich seine Jüngerin sein willst, ob du näher an sein Herz kommen möchtest und ob du ja mit mir vielleicht sogar das Bekenntnis sprechen könntest: Ja, Jesus, ich möchte deine Jüngerin oder ich möchte dein Jünger sein und ich bin bereit, mich mehr und mehr vom Heiligen Geist übernehmen zu lassen, so dass er mich von innen heraus führt. Und ich bin auch bereit, meine Gedanken erneuern zu lassen und alles wegnehmen zu lassen, was diese Gemeinschaft stört. Weil mehr als alles andere, ich meine, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig da auf den Tag, an dem Gottes Kinder vor aller Augen in der Herrlichkeit offenbar werden. Heißt, dass wir wirklich frei sind. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Freiheit der Kinder Gottes, weil wir die einzigen sind, durch die Gott seinen Plan hier auf der Erde verwirklichen kann. Wir haben eine Bestimmung. Es ist wichtig, dass wir frei sind. Frei von diesem Müll, frei von diesen Spielchen der Welt, von den Denkweisen dieser Welt. Er braucht uns als leeres Gefäß, wo wir wirklich sagen, einen habe ich noch. Warte, der war so schön. Irgendwo ist er auch. Ja, meine Einladung ist: Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Das hat mich total berührt, steht im Römer. Und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Halleluja. Danke. Und seid ihr bereit, noch einmal das Bekenntnis zu sprechen? Seid ihr soweit? Oder möchtet ihr das zu Hause machen? Ich habe den Eindruck, das nimmt jeder als Aufgabe. Es ist meine Einladung mit nach Hause und prüft mal, bin ich so weit? Oder braucht es noch was? Es braucht aber eins, es braucht eure Entschiedenheit, es braucht euer klares Ja. Du darfst mich übernehmen und führen und machen, was ich will, wann ich will, wie ich will, also wie du willst. Darf Gott mit dir machen? Darf er dich führen? Darf er dich leiten? Darf er dein Gott sein, damit der Plan Gottes auf dieser Welt zustande kommt? Amen. Tja, von Gott verändert zu werden. Ich finde diesen Raum im Wohnzimmer, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht, wie du gesagt hast. Es ist manchmal doch auch so, dass wenn ihr Gäste einladet, ihr die auch erstmal in euer Wohnzimmer setzt. Die kommen ja nicht als erstes ins Schlafzimmer oder in den Keller oder irgendwie so, sondern wir setzen die in diesen schönen Raum, in dem wir alles nett dekoriert haben, vielleicht, in dem einfach alles so einige, also es gibt so Leute, die haben ein wirklich aufgeräumtes Wohnzimmer, aber wehe, du öffnest die Tür zum Schlafzimmer oder zu irgendwelchen anderen Räumen, die es da noch gibt, ja, dann denkst du, es gibt's doch gar nicht. Wieso ist denn dieses Wohnzimmer so irrsinnig super toll aufgeräumt und so schön dekoriert und alles und der andere Raum ist praktisch eine Rumpelkammer? Ja, also ich spreche jetzt von keinem von euch, aber das gibt es wirklich. Und ich glaube, dass es das auch tatsächlich in diesem geistlichen Bereich gibt, dass wir schon sagen, also Gott ins Wohnzimmer, ja. Klar, da könnt ihr auch mit uns sprechen und so. Und er ist auch Liebe. Ja, und er wird auch nicht aufstehen und einfach sagen, so, da haben wir jetzt genug geredet, jetzt gehe ich mal hier die Räume inspizieren, jetzt will mal gucken, was da so los ist. Das macht er nicht. Es braucht, wie du gesagt hast, immer unsere Einwilligung, wenn man so will. Aber im Wohnzimmer, finde ich, geschieht schon etwas. Im Wohnzimmer des Papas ist auch ein Ort, oder in diesem Wohnzimmer, wenn er dir dort begegnet, ist ein Ort, wo er zunächst mit seiner Liebe und mit seiner Gnade auf dich einwirkt. Also einwirkt. So, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, dass wir wirklich bereit sind, dass wenn er sagt, Mensch, ich würde ja zu gerne mal diesen Raum da, also, und du sagst, nee, jetzt noch nicht, dann ist das auch so. Aber wisst ihr, dieser Moment, er wird uns immer wieder an diese Momente ranführen, weil du hast ja den Hebräer zitiert, Hebräer 12, wo es schon darum geht, dass er auch ein Vater ist, der seine Kinder, je nach Übersetzung, steht da ja züchtigt oder da steht auch erzieht. Das ist ja vielleicht noch erträglicher, das Wort. Es ist aber trotzdem ein und dasselbe Wort. Er versucht, an deine Sachen ranzukommen sozusagen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass er nicht will, dass wir so bleiben, wie wir sind. Und das Erste, was er gemacht hat, ist ja, er hat dich aus einer Knechtschaft in eine Sohnschaft versetzt. Das ist wirklich was Besonderes. Also alle, aber die ihn aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also, du hast ja Jesus aufgenommen, wenn du ihn aufgenommen hast, dann bist du ab sofort ein Kind. Wichtiger Status. Also, manchmal denke ich, Menschen bauen sich so eigene Thronsachen, so ganz, keine Ahnung, da oben, und dann plötzlich Kind. Kind. Bedürftig. Gleichzeitig aber auch nicht mehr weise. Ist ja auch wirklich gut, oder? Also du hattest vielleicht wirklich dir da so ein Thron-Dingsbums gebaut, weil als Weise hast du ja auch echte Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal. Und den Vater, den du hast, das ist der Teufel, mit dem willst du eigentlich sowieso nichts zu tun haben, aber du hast ja gar keine Ahnung, dass er dein Vater war, aber ist egal. Also jedenfalls hockst du da oben und baust dir da dein eigenes Leben sozusagen zurecht. Und jetzt bist du aber Kind. Und in diesem Status geht es, also was ich richtig schön finde, an dem Kindsein, das ist ja dieses eine, ein Kind wird versorgt. Ein Kind wird beschützt. Ein Kind muss sich über bestimmte Dinge überhaupt keine Sorgen machen. Also im Natürlichen muss es das nicht tun, wenn es gute Eltern hat. Ja, es hat einfach Eltern, die sich um dieses Kind kümmern. Und jetzt hast du einen Vater und der kümmert sich um dich. Und das ist wunderbar. Und dieser Vater ist noch anders, als dein irdischer Vater jemals gewesen sein könnte, weil er dich nämlich bedingungslos liebt. Ganz wichtig auch, bedingungslos. Seht, welche Liebe. 1. Johannes, also Johannes hat das ja sowieso ziemlich gut kapiert da mit diesem ganzen Liebesdings da. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Genau. Und in Johannes 15:15 steht sogar, das sagt auch wieder Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Nur damit wir es mal klar haben, ja, von der Knechtschaft sozusagen wirklich erlöst. Trotzdem, weil wir vielleicht zu lange auch in diesem System Knechtschaft gelebt haben, ist es immer noch diese Frage, wie sehr liebt er mich? Oder wie lange liebt er mich? Also liebt er mich vielleicht nur, wenn ich irgendwie alles schön mache, alles gut mache? wenn ich all die Dinge, also richtig mache, fertig, aus, richtig. So, aber wenn ich sie falsch mache, also wenn ich Fehler mache, na, dann vielleicht nicht mehr so. Versteht ihr? Diese Frage kommt ganz, ganz oft hoch. Aber du bist der Liebling des Vaters. Und komm mir jetzt nicht mit dem Spruch, ja, ist klar, ne, Gott liebt jeden und so. Ja, klar, Gott liebt jeden. Der kann auch gar nicht anders als lieben. Aber trotzdem bist du der Liebling. Was ist jetzt das Besondere an diesem Liebling? Oder was ist überhaupt das Besondere an einem Liebling? Habt ihr euch das mal gefragt? So an so einem Liebling, liebsten Lieblingsliebling? Das ist ja was, das ist was ganz Besonderes. Liebling. Also Georg hat ja mal in seiner Predigt gesagt, der mag mich. Der sitzt gerne in meinem Wohnzimmer. Das ist nicht so, dass er da sitzt und sagt, naja gut, okay, unterhalten wir uns mal eine Stunde. Wenn du mir die anderen Räume nicht zeigst, gehe ich wieder, um jetzt mal in deinem Bild da zu bleiben. Ja? Oder wenn du dem da nicht vergibst, gehe ich auch. Und all sowas. Der Vater liebt uns so sehr, dass der permanent Gemeinschaft mit uns haben will. Einfach so. Ob du dich nun schon stark hast verändern lassen oder nicht, das spielt jetzt erstmal überhaupt gar keine Rolle. Er liebt uns, du bist sein Schatzi, Mausi, Spatzi, Hasi, sonst noch was, wie man also all diese Kosenamen, ja, weil er dich liebt. Johannes 16, 26 habe ich mir nochmal heute Morgen rausgeschrieben. Sagt doch Jesus, ich bitte den Vater nicht für euch. Aha, danke für die Info. Denn der Vater hat euch lieb, weil ihr mich liebt. Also nur weil ich Jesus liebe, liebt der mich so doll. Krass, oder? Es geht überhaupt gar nicht um all meine Fehler und all mein, da, den Raum hat er noch nicht angeguckt und den Raum hat er noch, ja, den will er alles angucken. Da kommen wir auch noch zu. Ja, aber erstmal dieses Grundding, der liebt mich. Ich habe mir hier extra aufgeschrieben, wenn man anfängt, das auszusprechen, ne? Wenn du jetzt anfängst, mit mir zusammen zu sagen, ich bin der Liebling des Vaters. Ich bin der Liebling des Vaters. Dann kommt es ein bisschen drauf an, ob du mir das jetzt einfach nur nachsprichst. Das kann man ja auch machen. Oder ob du, während du das sprichst oder während du das meditierst, ich bin der Liebling des Vaters. Ich bin der Liebling des Vaters. Ich bin immer der Liebling des Vaters. Der Vater liebt mich. Immer. Das ist schon die Frage, was spült jetzt der Geist Gottes hoch? Das ist ernsthaft. In dem Moment, wo du so eine Aussage permanent vor dich hin meditieren würdest, würdest du merken, dass der was hochspült, wo du spürst, quietscht. Es quietscht mal wieder. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Wohlgefallen habe. Okay, Wohlgefallen. Aber ich habe doch gerade alles Mögliche falsch gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Okay. Fürchten wir uns noch? Vergleichen wir uns noch? Knüpfen wir Bedingungen an diese Liebe? In dem Moment, wo sowas hochkommt, das ist manchmal ganz unterschiedlich gefärbt, kommt der 1. Johannes, ich zitiere heute relativ viel aus Johannes, 1. Johannes 4,18, Furcht ist gar nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Liebe und Strafe, die haben nichts miteinander zu tun. Total konträr. Aber das ist ein krasser Satz, oder? Also die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn also noch Furcht in mir ist, ist also ein Teil dieser Liebe, die der Vater hat, noch nicht endgültig in meinem System hier angekommen. Das ist ja logisch, oder nicht? Denn wenn sie da angekommen wäre, dann wäre da gar keine Furcht mehr. Also strecke ich mich weiter danach aus, mit ihnen im Wohnzimmer zu sitzen, um von dieser Liebe zu tanken und zur Not immer wieder neu zu meditieren. Aber ich habe euch ja schon gesagt, dass wir früher einmal in einem Status waren, nämlich wir haben als Waisen eigentlich gelebt oder vielleicht mit Stiefvater, Teufel, Stiefvater sozusagen. Aber zumindest ja nicht unter diesem Liebeseinfluss. Das ja nicht. Also vielleicht hattest du sehr nette und freundliche und liebevolle Eltern, das ist ja schon mal gut. Aber du hattest nicht die Verbindung zu deinem Vater, der dich geschaffen hat. Diese Verbindung gab es nicht. Und insofern lebten wir alle in diesem Bereich der Knechtschaft und hatten den Teufel als Vater. Und dadurch haben wir auch eine Prägung. Und dadurch ist es manchmal so, dass dieser Weise immer noch diese Gesinnung, ne? Hat Gott mich wirklich bedingungslos lieb? Das ist eine ernsthafte Frage. Bedingungslos lieb. Wenn da noch was in dir drin ist, dann geht es zum Beispiel so um Themen oder da kommen so Sachen hoch wie, also Papa hat wahrscheinlich die da mehr lieb als mich. Die ist auch irgendwie besser drauf. Versteht ihr? Bei der passieren mehr Wunder oder die ist im Beruf besser oder ständig geht das los. Vergleichen, ja, gucken, bin ich vernünftig angezogen, habe ich, ne, performe ich hier vorne richtig und all so ein Tüdelkram da, ne? Sowas. Oder Leute wollen total perfekt sein in ihrem Beruf. Ja. Das ist auch so ein Ding, so Workaholic, so Anerkennung suchen, andere ausstechen. Auch selbst extrem hilfsbereit kann noch immer diesen Teil beinhalten. Dann gibt's Leute, die versuchen über ihre Identität, also dies ist so Besitz, ne? Sportliche Leistung, Titel, Aussehen zum Beispiel, sich da noch zu profilieren. Und man merkt schon, wenn man sowas vorliest, dann merkt man sofort, das passt irgendwie nicht zu dieser bedingungslosen Liebe des Vaters. Erstens bin ich ein Kind. Zweitens bin ich versetzt an himmlische Orte. Drittens sagt das Wort ganz klar, alles was mein ist, ist dein. Also ich bin versorgt. Selbst wenn ich das sage, spült immer bei irgendjemand vor, ja, du hast gut reden, klar, logisch, ne, hast ja auch genug Geld auf dem Bankkonto und so, weißt immer, wie du all deine Sachen bezahlen sollst, toll, toll, aber ich, ne, so, ja, dieses Mangeldenken. Oder bekomme ich überhaupt alles von Gott? Oder wird mir nicht vielleicht doch etwas vorenthalten? Weil ich nicht gut genug performt habe, zum Beispiel. Oder aus was weiß ich für Gründen, grübel. Und dann suchen Menschen immer noch in so Ersatzbefriedigung. Und wenn du dazu gehörst, dann sollst du dich jetzt nicht schlecht fühlen, weil darum geht's ja eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht. Es geht immer nur um diese Zimmer, wo noch irgendwelche Türen sind, wo du ihn einfach noch nicht reingelassen hast. Aber wo es gut ist, wenn wir ihm das mal bekennen einfach. Einfach mal ganz ehrlich sind und sagen, doch, da ist noch was. Auch die Frage, der Weise denkt nämlich manchmal so, schützt Gott mich wirklich immer? Werde ich wirklich immer beschützt, auch vor den Verletzungen anderer? Oder suche ich mir vielleicht einen Weg, und das ist dann das, was man dann in der Regel so macht, so als Weise, man beschützt sich einfach selber, indem man anderen Sachen aus dem Weg geht, das ist auch ganz einfach. Man geht einfach nicht in bestimmte Situationen. Ja, oder man öffnet sein Herz nicht voll. Dann auch, dann ist man auch beschützter, ist doch logisch. Die Frage zum Beispiel, ob Gott wirklich mit uns ist. Also ich meine jetzt immer mit uns. Wir wissen vom Wort her, der ist in uns, richtig? Aber nur weil wir das vom Wort her wissen, heißt das doch nicht automatisch, dass wenn du mich nachts irgendwann aufwächst, dass ich dir das auch so rausschieße. das muss ja ein Bewusstsein von mir werden, dass ich weiß, dass der immer mit mir ist. Das reicht nicht, wenn ich weiß, dass das, was weiß ich, anstelle 27, 135 hier irgendwo im Buch steht. Das ist auch schon gut. Aber das ist noch wichtiger, dass das hier ein Bewusstsein hat. Gott ist gut. Darüber hat ja Pastor Georg heute Morgen die ganze Zeit gesprochen. Gott ist gut. Alle Zeit ist Gott gut. Alle Zeit. Ja. Und wenn du aber so denkst, ist Gott wirklich mit mir oder muss ich mich womöglich hier irgendwie selber, keine Ahnung, das führt zu Unsicherheit. Ist doch klar. Das führt auch zu Unsicherheit bei Entscheidungen. Logischerweise, ne? Weil dann denkst du, wenn ich das jetzt falsch entscheide, keine Ahnung, ist er dann mit mir auf der Strecke oder ist er dann nicht mit mir? Dann denke ich, wie bekloppt kann das denn sein? Gott ist in mir. Der steigt doch nicht vorher aus dem Zug aus, nur weil ich jetzt da links gehe. Das ist doch schwachsinnig. Aber das ist hier oben. Versteht ihr? Bei mir ist jetzt anders. Ich weiß, dass er immer mit mir geht. Aber so können wir manchmal denken. Völliger Blödsinn. Natürlich ist er immer da. Der geht jeden Meter, geht der mit dir mit. Jeden Meter. Selbst den Meter, wo du so eine dämliche Entscheidung triffst, dass er sagt, oh, ja, selbst da geht er mit. Und manchmal warnt er uns auch rechtzeitig, damit wir nicht den Abhang runterstürzen. Es gibt noch eine Frage, die man sich stellen kann als Weise. Und diese Frage heißt, kümmert sich Gott im angemessenen Tempo um meine Angelegenheiten? Oder muss ich da mich mal selber drum kümmern? Wisst ihr, wenn dieser Teil noch in uns ist, ne, dieses, ob der, also ich würde ja sagen, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Also der schläft nicht, der schlummert nicht, der hat also immer sein Büro geöffnet. Wenn ich also mit ihm rede, hat er mich immer gehört. Er kümmert sich immer um meine Angelegenheiten. Ich bin Schaf, er ist Hirte, super. Aber wenn du noch diesen anderen Spirit da mit dir rumträgst, dann musst du dich gegebenenfalls selber kümmern. Und das geschieht in der Regel, und das hast du vorhin auch erwähnt, nämlich oft, indem wir kritisch, wütend, rebellisch, ja, das zeigt sich dann sozusagen. Wir sind wenig vergebungsbereit, wir sind relativ rastlos. Ja, und dann diese Anklageschriften, die man ja unbedingt behalten muss, weil gegebenenfalls, wenn Gott sich ja nicht um die Angelegenheit gekümmert hat, braucht man die ja noch. Versteht ihr? Das ist alles das, was dann in diesem System hochspült. Und Halleluja, die Liebe Gottes, die so stark ausgegossen wird im Moment, bringt solche Sachen hoch. Die befördert sowas an die Oberfläche. Und dann sag nicht, Tür zu, ich habe da noch einen Raum und da kann ich das alles lagern. Und das sieht auch keiner. Und das ist da wunderbar, ist es da gelagert. Versteht ihr? Nein. Denn es ist genau das, was Janine gesagt hat. Wir berauben uns eigentlich einer Freiheit und einer Freude und einer Veränderung, wenn wir das mit Gott nicht bearbeiten. Wir berauben uns. Du bist der, der praktisch beraubt wird, wenn du so willst. Mit mir hat das vielleicht gar nichts zu tun. Ja? Aber du bist doch der, der nicht frei ist. Und deshalb ist es wirklich gut, über Verse nachzudenken und die wirklich zu meditieren. Und ich lese die jetzt nur noch mal vor. Jetzt kommen sie nicht mehr alle aus Johannes. Aber vielleicht noch den. Johannes 14, 18 sagt zum Beispiel, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ist doch toll eigentlich, ne? Also der hat doch tatsächlich Folgendes gemacht. Er sagt, lasst euch, das hat er ja mit seinen Jüngern, ne? Das ist ja alles, was er geredet hat. Die haben Passa gefeiert und dann hat er angefangen zu reden. Das ist in meiner Bibel alles rot, weil er die ganze Zeit spricht. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich schicke euch den Heiligen Geist, sagte er. Und der ist in euch. Und der geht jeden Meter mit euch mit. Das ist das, was er gesagt hat. Ich lasse euch nicht. Boah, ist das doch cool, oder nicht? Das finde ich total super. Und er hat auch gesagt in Johannes 17, 15, ich bitte, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Da bittet er den Vater. Sollte er diesen Satz bei mir vergessen haben? Das kann doch nicht sein. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Ich bitte, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jeremia 31, 3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Wer dich mit ewiger Liebe liebt, fängt, also wir haben hier eine Zeitrechnung, fängt hier an, hier ist der Startpunkt meines irdischen Lebens, und liebt dich, also der hat dich vorher auch schon geliebt, weil du ja bei ihm warst, aber jetzt nehmen wir mal diesen Moment, weil du an den kannst du dich eventuell noch ein bisschen erinnern. Da fing er schon an, dich zu lieben, egal in welchem Umstand du dich befunden hast. Und er hat dich mit ewiger Liebe, also der zwischendurch ist hier jetzt keine Unterbrechung, ja? Dass er mal aussteigt aus dem Zug oder so. Mit ewiger Liebe liebt er dich. Genau, über den Tod hinaus, bis du bei ihm angekommen bist. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Und nicht, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt, nein, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Jeden Schritt, den du gehst, ist ein, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Merk dir, mein Kind, ich liebe dich. Selbst wenn dich keiner liebt, ich liebe dich. Zephania 3, 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Eigentlich ein bisschen gegensätzlich, ne? Einerseits ist er still in seiner Liebe und schaut dich einfach nur an und liebt einfach nur, ohne dass da jetzt irgendwie viel geredet werden muss. Und gleichzeitig jubelnd frohlockt er, ja? Freut sich über dich mit Wonne. Also hallo, kannst du dir das vorstellen? Dein größter Fehler ist gerade passiert und okay, Herr, dein Wort sagt es so, danke, ich meditiere weiter. Versteht ihr? Bis es sitzt, so lange, bis es so sitzt, das ist das, was er sich so wünscht. Dass wir nicht zurückfallen in diesen weisen Geist, ja? Johannes 15, 9. Jetzt spricht Jesus, hurra, gleich wie mich der Vater liebt. Boah, wie liebt der Vater ihn wohl, hm? Und komm mir nicht mit, ja, das ist ja auch Jesus, ist klar, ne, dass er geliebt wird, ist ja logisch. Der hatte sowieso alles richtig gemacht, klar wird der geliebt, Logo. Nein, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Boah, bleibt in meiner Liebe. Das ist was ganz Wichtiges, diese Aufforderung immer wieder in diesem, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Und komm nicht auf die Idee, er liebt mich nicht, er liebt mich. Versteht ihr? Geh gar nicht raus aus diesem, bleibt in meiner Liebe, sagt er. Römer 5,5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja, der uns gegeben worden ist. Und der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Psalm 121. Er schläft und schlummert nicht. Und zum Schluss, dem Psalm 23. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er weidet dich auf einer grünen Aue. Er führt dich zu stillem Wasser. Er erquickt deine Seele. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn du auch wanderst durch das Tal der Todesschatten, so fürchtest du kein Unglück, denn er ist bei dir. Dein Stecken, sein Stecken und sein Stab, die trösten dich. Er bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und er hat dein Haupt mit Öl gesalbt und dein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden dir folgen, dein Leben lang. Und du wirst bleiben im Haus des Herrn immer da. Und Vater, wir danken dir jetzt einfach für diese, für uns, also wenn wir noch so im weisen Dingsbums denken, das ist eine so unglaubliche Aussage, die hier getroffen wird. Die ist so unfassbar schön, so wow, so krass, so schön, so gut, so viel Liebe, so viel Anerkennung, so viel Wertschätzung, so viel, ja, wichtig bin ich dir, dass du sagst, du bist mein Hirte. Du kennst mich als dein Schaf. Du führst mich, du leitest mich. Du gibst mir zu essen und zu trinken. Du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Und selbst wenn es durch schwieriges Gelände geht, dann bist und bleibst du als Hirte bei mir und du verlässt, ja, du verlässt mich nicht. Dafür danke ich dir so sehr. Dank dir, dass du das für jeden von uns genau so siehst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das in uns versiegelst und dass du uns hilfst, dass wir die Türen in unserem Haus, wo wir diesen ganzen Unrat noch versucht haben, irgendwie zu lagern, dass du uns hilfst, dass wir diese Dinge bereit sind, ans Licht zu bringen. Einfach ans Licht zu bringen. Dein Licht, deine Liebe darauf scheinen zu lassen. Und nicht wegzugucken, wenn in unseren Herzen vielleicht noch Wut, Rebellion, Angst oder irgendwas anderes hochspült. Nicht davor wegzulaufen oder die Augen davor zu verschließen, sondern dich daran zu lassen. Das bete ich für jeden hier im Raum. Und ich danke dir so sehr, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, um wirklich dauerhaft bei uns zu sein und uns dauerhaft wirklich so zu leiten und zu führen, dass wir in diese ganze Wahrheit kommen. Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Ich bin der Liebling des Papas. Er liebt mich. Er schaut auf mich und er freut sich. Und nicht nur, weil ich Jesus angenommen habe, aber deshalb auch. Halleluja. Amen. Esther, ich finde, spiel noch mal einen ganz kurzen Moment für uns, dass wir noch mal darin einen kurzen Moment diese Wohnzimmeratmosphäre, diese Liebe und die Freundlichkeit des Vaters genießen können. Und vielleicht zeigt er dir die ein oder andere Tür und du kannst sie vielleicht heute auch im Anschluss im Gebet mit jemand aufmachen. Vielleicht braucht es auch noch ein bisschen, vielleicht möchtest du das alleine mit ihm durchgehen. Danke. Danke. Danke, Vater. Wenn dir das hilft, dann setz dich wirklich mit ihm zusammen in dein privates, persönliches Wohnzimmer. Setz dich einfach hin. Lass ihn mit Platz nehmen. Dann hast du einen Ort vor Augen, den du kennst. Das sind Augen der Liebe, die sich in deinem Wohnzimmer umschauen. Das sind nicht Augen der Kritik. Für einige ist es sogar ganz schön schwierig, da ganz entspannt zu sitzen. Manche würden lieber geschäftig Musik anstellen, den passenden Tee oder Kaffee holen, Kekse, Kuchen, irgendwie, ja Herr, was möchtest du denn und was und sitzt du bequem und ist das hier der beste Platz und all sowas. Und der Herr sagt, setz dich doch, mein Kind. Wir müssen auch gar nichts reden. Ich bin gern in deinem Wohnzimmer. Ich bin überhaupt gern bei dir. Ich kann auch still sein. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Weißt du das? Ich lieb dich mit ewiger Liebe. Ich mag dich. Der verbindet deine Wunden und kommt einfach und tut dir erstmal nur wohl. Sowas wie, zeig mal her. Oh, das machen wir heil. Danke, Vater. Danke. Danke, dass du immer wieder versuchst, unser Vertrauen zu gewinnen. Deine Liebe ist so groß. So groß. Ja, Halleluja. Wir brauchen diese Momente, in denen er uns immer wieder seine Liebe einfach nur zeigt. wo er mit seiner Liebe einfach nur kommt und unsere Herzen wirklich berührt und um uns fast, ich würde fast sagen, buhlt. Wisst ihr, so, ja, so, komm an mein Herz, mein Kind. Halleluja. Er ist gut zu uns. Wir danken dir. Halleluja.